Kundgabe 3553. Empfangen durch Bertha Dudde am 19. und 20.09.1945. Letzter Kampf. Glaubenskampf. Leistet dem Ansinnen der Welt nicht Folge, so dieses den göttlichen Geboten widerspricht, so es gegen den göttlichen Willen gerichtet ist oder den Glauben an ihn in Gefahr bringt. Und fürchtet nicht die Drohungen durch weltliche Machthaber, die euch zwingen sollen zur Aufgabe eures Widerstandes. Verharret bei dem, was euch die Stimme des Herzens gebietet, durch die Gott selbst euch mahnet, ihm treu zu bleiben. Und fürchtet euch nicht, dass ihr schutzlos seid den Machthabern gegenüber, denn der eine steht euch schützend zur Seite, dessen Macht größer ist und der alles vernichten kann, was sich groß dünkt auf dieser Erde. Und so ihr wisset, dass er euch zur Seite steht, wird eure Kraft wachsen. Denn im Glauben und Vertrauen auf ihn liegt allein eure Stärke der Welt gegenüber. Und ihr werdet Sieger sein und bleiben. Und darum suchet, zuvor einzudringen, in tieferes Wissen um euren Erdenlebenszweck, um Gottes Liebe und seinen Erlösungsplan. Und das Wissen wird euch überzeugten Glaubens werden lassen, den nichts erschüttern kann, auch nicht die Anstürme, die ihr um des Glaubens willen zu erwarten habt. Und so ihr auch karg bedacht werdet und euer Körper scheinbar größter Not ausgesetzt ist, auch die irdische Not wird Gott für euch erträglich machen und euch zuwenden, was ihr zur Erhaltung des Körpers benötigt, so ihr ihm nur treu bleibt und ausharret, denn er selbst wird Trost und Kraftspender sein. Er wird den Körper auch wunderbar zu erhalten wissen, wenn es ihm durch menschlichen Willen an allem gebricht. Seine Macht ist größer und seine Liebe lässet die Seinen nicht in der Not. Und ob auch die Welt und ihre Machthaber sich stark dünken und von den Kräften der Unterwelt unterstützt werden, im Wirken gegen Gott und gegen die ihm anhangenden Erdenkinder, Gott sendet seine Boten zur Erde, auf dass sie den bedrängten Menschen zu Hilfe kommen. Und sichtbar und unsichtbar werden diese wirken. Und die Gläubigen werden sich in ihrem Schutz sicher fühlen, weil sie sie erkennen als Abgesandte Gottes und weil Gott selbst durch diese Boten spricht und ihnen Kraft und Trost vermittelt. Je größer die irdische Not ist, desto merklicher wird auch die Gegenwart Gottes sein für die Seinen. Und sie werden alles ergeben auf sich nehmen, was ihnen durch die irdischen Machthaber beschieden ist. Doch immer mit der frohen Gewissheit, dass es nur kurze Zeit währet und Gott selbst sie erlösen wird aus ihrer Not. Scheinbar wird der völlige Untergang der Gläubigen bewerkstelligt. Doch fester denn je ist deren Glaube, weil Gott selbst so offensichtlich in Erscheinung tritt, dass ihnen dadurch Kraft zum Widerstand erwächst. Wer sehen will, der wird sehend werden. Wer hören will, der wird die Stimme Gottes vernehmen. Und jede Bangigkeit und Furcht wird schwinden aus den Herzen der Seinen. Wie ein Bollwerk wird der Glaube und die Lehre Christi angefochten werden. Aber es werden standhalten und Sieger bleiben, die Jesus Christus als Heerführer haben, die seine Streiter sind auf Erden und darum von ihm heimgeholt werden in sein Reich. Darum lasset euch nicht beirren, was auch gegen euch unternommen wird. Flüchtet zu Gott in eurer Not, und er wird euren Ruf hören. Er wird euch nicht ohne Schutz lassen, denn ihr sollt die Stützen sein, ihr sollt euren Mitmenschen als Zeugnis dienen, was die Kraft des Glaubens vermag, auf dass sich die Schwachen an euch aufrichten und Glaubensstärke gewinnen, und auf dass die Gegner ihre Machtlosigkeit erkennen, euch und eurem Glauben gegenüber. Es ist der letzte Kampf des Lichtes gegen die Finsternis auf dieser Erde, den ihr Menschen durchzufechten habt, um dann als Sieger einzugehen in das Reich des Friedens, in das Paradies auf der neuen Erde. Amen.